Hallo, herzlich willkommen bei Grüße aus Deutschland. Diese Folge heißt Bioladen oder Supermarkt. Du Anna, wo kaufst du immer ein? Ich? Ich kaufe meistens im Supermarkt ein. Da, wo ich wohne, gibt es sogar zwei Supermärkte. Und du? Ich gehe meistens in einen Bioladen. Echt? In einen Bioladen? Also Äpfel aus biologischem Anbau, Brot ohne Chemie, alles ganz, ganz gesund. Ja, ich kaufe dort ein, weil ich gesund leben möchte. Aha, so wie die Frau, die wir gleich hören werden. Marion war nämlich in einem Bioladen und hat eine Kundin gefragt, warum sie dort einkauft. Die Frau kauft dort ein, weil sie gesund leben möchte. Sie sagt es aber anders. Hören Sie bitte zu. Ich wollte Sie fragen, warum Sie im Bioladen einkaufen und nicht im Supermarkt. Wegen der Gesundheit. Ich habe ein paar Bücher gelesen und dann kommt man halt hierher. Warum kauft sie im Bioladen ein? Wegen? Wegen der Gesundheit. Die Gesundheit. Wegen der Gesundheit. Wegen mit Genitiv. Man hört es aber auch mit Dativ. Zum Beispiel wegen des Geldes. Aber auch wegen dem Geld. Genau, wegen des Geldes. Ich kaufe nicht im Bioladen ein, weil dort alles so teuer ist. Die Lebensmittel sind einfach teurer als in anderen Läden. Man kann aber in einem Bioladen auch billig einkaufen. Sogar billiger als in einem normalen Laden. Das glaube ich nicht. Hören wir doch nochmal die Frau. Sie kauft im Bioladen billiger ein als in einem normalen Laden. Wie macht sie das? Das Essen hier ist aber teurer. Ja, also manche Leute sagen, das ist teurer, weil sie hier Fleisch kaufen wollen, aber dann kaufe ich halt das, was günstiger ist. Man kann ja hier auch Gemüse kaufen, Kartoffeln, ist dann billiger als Fleisch beim Metzger. Die Frau kauft im Bioladen billiger ein als in einem normalen Laden. Wie macht sie das? Sie kauft das, was günstiger, also was billiger ist. Sie kauft zum Beispiel Gemüse. Denn Gemüse ist günstiger als Fleisch. Ja, aber dann muss man ja Vegetarier werden. Das ist sowieso gesünder. Gesund, gesünder, am gesündesten. Ich esse aber gerne Fleisch. Ich ja auch. Ich esse eben manchmal Biofleisch aus dem Bioladen. Normalerweise kauft man ja Fleisch in einer Metzgerei. Man sagt auch beim Metzger. Oder im Supermarkt. Und wo kauft man normalerweise Brot? In einer Bäckerei. Man kann auch sagen, beim Bäcker. Oder im Supermarkt. Und wo kauft man normalerweise Gemüse? In einem Lebensmittelgeschäft oder Lebensmittelladen. Warum sagst du jetzt nicht, oder im Supermarkt? Ich kaufe nicht nur im Supermarkt ein. Ach so, ich dachte, du liebst Supermärkte. Nein, aber ich finde sie praktisch. Und sie sind günstiger als deine Bioläden. Das sind nicht meine Bioläden. Ich finde nur, dass... Ach, machen wir weiter. Na gut. Marion hat die Frau im Bioladen noch Folgendes gefragt. Und es bekommt Ihnen gut, das Essen hier? Sicher kennen Sie das Verb etwas bekommen, also etwas kriegen. Zum Beispiel, ich bekomme Hunger, wenn ich noch länger über Essen sprechen muss. Du bekommst schon noch etwas zu essen nach der Sendung. Ach, na gut. Man kann aber auch sagen, jemandem bekommt etwas. Oder jemandem bekommt etwas gut. Das bedeutet? Er verträgt es. Es tut ihm gut. Bekommt der Frau das Essen aus dem Bioladen? Hören Sie bitte zu. Und es bekommt ihn gut, das Essen hier? Ah ja, mir und meiner Tochter. Der hat Neurodermitis und sobald sie was Ungesundes gegessen hat aus dem Supermarkt, hat sie gejuckt und gekratzt und hier, das vertragen wir. Also ich bin hundertprozentig überzeugt. Vertragen die Frau und ihre Tochter das Essen aus dem Bioladen? Ja, sie vertragen das Essen aus dem Bioladen. Und das ist besonders wichtig für die kleine Tochter der Frau. Sie hat nämlich Neurodermitis. Das ist eine Hautkrankheit. Wenn das kleine Mädchen etwas aus dem Supermarkt isst, juckt ihre Haut und sie muss sich kratzen. Sie verträgt also das Essen aus dem Supermarkt nicht. Ihre Krankheit wird davon schlimmer. Na ja, gut. Das Essen im Bioladen ist vielleicht gesünder. Aber es ist viel praktischer, im Supermarkt einzukaufen. Was ist denn da so praktisch? Wenn ich zum Beispiel ein Kilo Kartoffeln und ein Pfund Äpfel möchte, dann nehme ich das einfach. Ich muss nichts sagen. Liebe Hörerinnen und Hörer, helfen Sie Anna bitte. Was kann man alles sagen, wenn man ein Pfund Äpfel will? Ein Pfund, das ist ein halbes Kilo. Also hör mal, was soll denn das? Die Verkäuferin fragt Sie also, was bekommen Sie? Und Sie antworten? Ich möchte bitte ein Pfund Äpfel. Oder ich bekomme ein Pfund Äpfel, bitte. Geben Sie mir bitte ein Pfund Äpfel. Oder ich hätte gerne ein Pfund Äpfel. Na bitte, du kannst es doch. Natürlich kann ich es. Aber du hast doch gesagt. Ich habe doch nicht gesagt, dass ich das nicht sagen kann, doch, sondern... Doch, das hast du aber gesagt. Nein. Doch. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Also, könntet ihr jetzt bitte die Wiederholung machen? Der Supermarkt, die Supermärkte. Der Supermarkt, die Supermärkte. Der kleine Laden, die kleinen Läden. Der kleine Laden, die kleinen Läden. Das Essen ist gesünder. Das Essen ist gesünder. Gemüse ist günstiger als Fleisch. Gemüse ist günstiger als Fleisch. Wir vertragen das Essen. Wir vertragen das Essen. Uns bekommt das Essen. Uns bekommt das Essen. Ich bekomme ein Pfund Äpfel, bitte. Ich bekomme ein Pfund Äpfel, bitte. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Na bravo. Unsere Hörer denken jetzt, dass ich noch nicht mal einkaufen kann. Aber du hast doch auch gesagt, dass du... Unsinn! Ich habe nur gesagt, dass ich nicht so gern... Grüße aus Deutschland. Eine Produktion des Goethe-Instituts. Buch Marion Hollerung. Ton Ralf Schreier. Regie Edelgard Stadler.